Kapitel 1. Erster Verdacht. Es gehört zur Eigenart von Déjà-vus, dass sie einen unvorbereitet treffen. Etwa Freitagabends, wenn sich langsam Wochenendstimmung breitmacht. So sah sich Martin Paw, Professor für Archäologie an der University of Western Australia in Perth, den Hollywood-Blockbuster Alpha an. Ein optisch grandios in Szene gesetztes Epos aus der letzten Eiszeit über die Anfänge der Freundschaft zwischen Mensch und Wolf. Am Lagerfeuer beschwor eine geheimnisvolle Frau die Geister. Am nächsten Tag teilten höhere Mächte ihr den Moment zum Aufbruch der Jäger mit. Da überkam es Paw. Die Frau kenne ich doch. Nun wäre das bei der nicht unbekannten Schauspielerin Leonore Varela durchaus möglich. Doch es war nicht ihr Gesicht. Es war das, was sie trug, was Martin Paw sein Steinzeit-Déjà-vu bescherte. Letzten Freitag habe ich mir Ad Alpha the Movie angesehen, schrieb der Archäologe am 21. Januar 2019 auf Twitter. Und mir ist nicht entgangen, dass die Kleidung der Schamanin im Grunde eine Kopie eines Designs ist, an dessen Entwicklung ich für das Ad Museum Halle beteiligt war. Zum Beweis twitterte er zwei Bilder, einen Alpha-Screenshot und das suggestive Schamanin-Porträt, das der Künstler Karol Schauer für das Landesmuseum angefertigt hatte. Kein Zweifel, Halle hatte Hollywood inspiriert. Martin Paw gehörte ebenso wie Karol Schauer zu jenem Team, das an der Konzeption der neuen Dauerausstellung in Halle beteiligt war. 2001 war einer von uns Direktor des Landesmuseums für Vorgeschichte geworden. Eine der großen Herausforderungen war es, die grandiosen Sammlungsbestände neu in Szene zu setzen. Vieles war in DDR-Zeiten im Dornröschenschlaf versunken, so auch unsere Heldin. Die Nazis hatten sie 1934 ausgegraben und zu einer Art Ur-Aria erklärt. Später mehr dazu. Was ihr in der DDR keinen leichten Start bescherte. Wenigstens hatte man ihr Skelett untersucht und erkannt, dass es einer Frau gehört hatte. Ansonsten dämmerte sie die Jahrzehnte im Museum für Vorgeschichte in Halle dahin, als ein Fund unter vielen. Ihr Coming-out als Schamanin war nicht abzusehen. Doch dann fiel die Mauer. Eine neue Zeit brach an und unsere Heldin erwachte zu neuem Leben. In den 1990er Jahren machte sich der Anthropologe und Archäologe Jörg Orschied daran, steinzeitliche Menschenknochen zu untersuchen, inwiefern sie Hinweise auf Gewalt, Opfer oder Kannibalismus lieferten.